Abschnitt 4 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 1. Von hier aus ging es wieder 15 Tage lang weiter, bis wir zu einer hohen und fürchterlich anzusehenden Bergkette, die erste derartige auf unserem Marsche, gelangten, welche wir übersteigen mussten. Und da wir keinen anderen Wegweiser als unseren kleinen Taschenkompass hatten, so gebrach es uns ganz und gar an Andeutungen über den geeigneten Weg, weshalb wir in die Notwendigkeit versetzt waren, uns durchzuschlagen, so gut es eben ging. Ehe wir zu diesen Bergen kamen, stießen wir auf mehrere wilde, nackte Völkerstämme, die wir jedoch viel umgänglicher und gefälliger fanden als diejenigen, welche wir zu bekämpfen genötigt gewesen waren. Obgleich wir wenig von ihnen erfahren konnten, so war doch aus ihren Gebärden zu entnehmen, dass sich jenseits des Gebirges eine Wüste befände, wo es viele Löwen und Leoparden gäbe. Auch bedeuteten sie uns, dass wir Wasser mit uns nehmen müssten. Bei dem letzten dieser Volksstämme versahen wir uns mit so viel Proviant, als wir nur mit uns führen konnten, ohne natürlich zu ahnen, was wir durchzumachen oder wie weit wir zu gehen hätten. Um uns jedoch so viel wie möglich über den besten Weg Gewissheit zu verschaffen, schlug ich vor, bei den letzten Eingeborenen, denen wir begegneten, einige Gefangene zu machen, die uns als Wegweiser durch die Wüste, zum Tragen unseres Mundvorrats und vielleicht auch als Hilfskräfte zur Herbeischaffung neuer Lebensmittel dienen sollten. Der Rat war für uns von zu wesentlichem Nutzen, als dass er verschmäht werden konnte, und als wir von den Bewohnern der Gegend durch Zeichensprache herausgebracht hatten, dass sich auch jenseits des Gebirges, noch ehe wir in die Wüste eintreten würden, Menschen fänden, so beschlossen wir, uns um jeden Preis Wegweiser zu verschaffen. Nachdem wir mit unsäglicher Mühe die Berge erstiegen hatten, gewannen wir einen Blick in die jenseitige Landschaft, der allerdings hinreichend war, das kühnste Herz zaghaft zu machen. In unabsehbarer Ferne kein Baum, kein Fluss, kein Strauch, soweit das Auge reichte. Nichts als glühender Sand, der, wenn der Wind blies, in so mächtigen Wolken trieb, dass sie wohl imstande waren, Menschen und Vieh zu überwältigen. Nirgends ein Ende, weder vor uns noch rechts oder links, so dass unseren Leuten der Mut entsank und bereits vom Umkehren die Rede war, denn man durfte in der Tat kaum daran denken, sich über einen so schrecklichen Ort zu wagen, in dem uns nichts als der Tod vor Augen stand. Der Anblick wirkte auf mich ebenso niederschlagend wie auf die übrigen, trotzdem war mir der Gedanke an eine Umkehr unerträglich. Ich sagte daher den übrigen, wir hätten bereits 700 Meilen zurückgelegt, und eine Rückkehr wäre schlimmer als der Tod. Wenn sie daher glaubten, die Wüste wäre nicht zu bewältigen, so wollten wir lieber unsere Richtung ändern und den Weg nach Süden einschlagen, um das Kap der guten Hoffnung zu erreichen, oder nordwärts gehen, bis wir in das Nilgebiet kämen, wo wir vielleicht auf die eine oder die andere Weise Gelegenheit finden würden, zu dem westlichen Meere zu gelangen, da sicherlich doch nicht ganz Afrika-Wüste wäre. Unser Geschützmeister, der, was die Ortslage betraf, unsere Autorität war, meinte, er wisse nicht, was er zu einer Kapreise sagen solle, denn es sei entsetzlich weit bis zu diesem Vorgebirge, der Weg könne von hier an nicht weniger als 1500 Meilen betragen, und seiner Berechnung nach hätten wir jetzt den dritten Teil des Marsches nach der Küste von Angola zurückgelegt, wo wir den westlichen Ozean und somit auch Wege genug finden würden, um wieder nach Hause zu kommen. Sein Vorschlag ging also dahin, es mit dieser Wüste zu versuchen, die vielleicht nicht so breit sei, als wir fürchteten. Wir sollten uns daher gehörig mit Proviant und besonders mit Wasser versehen. Wir könnten dann den Versuch so lange fortsetzen, bis die Hälfte unseres Wassers verbraucht wäre, so dass wir dann immer, wenn wir kein Ende absehen, wieder umkehren könnten. Dieser Rat war so vernünftig, dass ihm alle beistimmten. Wir berechneten daher, dass wir für 42 Tage Speise, aber für nicht mehr als 20 Tage Wasser mit uns führen konnten, obgleich wir auch voraussetzen mussten, dass es noch vor Ablauf dieser Zeit ungenießbar werden würde. Und so entschlossen wir uns, dass wir wieder umkehren wollten, wenn wir im Verlaufe von 10 Tagen zu keinem Wasser kämen. Andernfalls aber gedachten wir noch 11 Tage länger auszuhalten und erst nach Ablauf dieser Zeit an die Rückkehr zu denken, wenn sich inzwischen kein Ende der Wüste absehen ließe. Wir versahen uns nun mit Fleisch und verschiedenartigen Wurzeln, die uns statt des Brotes dienten, nahmen so viel Wasser ein, dass wir für 20 Tage reichen konnten und traten so beladen, alle in guter Gesundheit und frischen Mutes, den mühsamen Weg an. Freilich waren nicht alle der Anstrengung gleich gewachsen und den Mangel an Wegweisern empfanden wir am schmerzlichsten. Aber gleich beim Eintritt in die Wüste sank unser Mut beträchtlich, denn der Sand war so tief und senkte unsere Füße so sehr, dass wir nach einem Marsche oder vielmehr einem Warten von ungefähr 6 oder 8 Meilen ganz erschöpft waren. Selbst unsere Neger legten sich nieder und keuchten wie Tiere, die über ihre Kräfte angestrengt waren. Wir lernten bald die Nachteile eines Aufenthaltes in der Wüste kennen, denn wir waren gewöhnt gewesen, alle Nächte Hütten aufzuschlagen, unter denen wir schliefen, um uns gegen die ungesunde Nachtluft dieses heißen Himmelsstriches zu schützen. Aber hier fanden wir keinen Schutz, kein Unterkommen nach dem beschwerlichen Marsche, da weder Baum noch Strauch weit und breit zu sehen war. Wir stellten jetzt Betrachtungen über unsere Unklugheit an, dass wir nicht wenigstens Pfähle mit uns genommen hatten, mit denen wir uns des Nachts hätten einigermaßen verpalisadieren und so unseren Schlaf vor etwaigen Störungen hätten schützen können. Der schwarze Häuptling sagte uns daher am nächsten Morgen, wir würden alle auf diesem Zuge durch die Wüste umkommen, wenn wir uns nicht in der Nacht zu schützen vermöchten. Er riet uns, zu diesem Zwecke nach dem Bache zurückzukehren, wo wir das letzte Mal Nachtquartier gemacht hatten, und dort so lange zu bleiben, bis wir uns Häuser, wie er es nannte, verfertigt hätten, die wir mit uns führen und in denen wir die Nacht zubringen könnten. Da er unsere Sprache ein wenig zu verstehen anfing und wir recht wohl seine Zeichen begriffen, so entzifferten wir leicht, dass er damit Matten meinte, umso mehr, da wir an besagtem Orte viel Schilf und Röhricht gesehen hatten, aus denen die Eingeborenen solche Gewebe bereiten. Mit solchen großen Matten wollten wir dann unsere Hütten oder Zelte, die wir des Nachts als Schlafstellen aufschlugen, bedecken. Da dieser Rat nicht zu verachten war, so stimmten wir alle dafür und entschlossen uns auf der Stelle umzukehren und einen Teil unseres Proviantgepäcks mit Matten, die uns als Schutz für die Nacht dienen sollten, zu vertauschen. Einige der Behendesten unter uns legten diese Tagesreise mit weit größerer Leichtigkeit zurück, als sie tags zuvor bei der Herreise hatten blicken lassen. Und da wir nicht gerade zu eilen hatten, so blieben die übrigen noch einmal in der Wüste über Nacht und langten erst am anderen Tage an unserem früheren Rastplatze an. Auf diesem Rückwege stieß den Säumigeren unter uns etwas ungemein Überraschendes zu, was ihnen Anlass gab, in Zukunft nicht so leicht wieder an eine Trennung zu denken. Am Morgen des 2. Tages, als sie noch keine Meile gegangen waren, gewahrten sie beim Zurücksehen eine ungeheure Sand- oder Staubwolke, welche sich erhob, wie wir es zuweilen an heißen, staubigen Sommertagen auf der Landstraße sehen können, wenn größere Viehherden einherziehen. Nur viel größer, und man konnte deutlich bemerken, dass die Wolke mit einer Geschwindigkeit, welche die ihrige bei weitem überbot, hinter ihnen herkam. Sie war so groß, dass unsere Leute nicht sehen konnten, wodurch sie verursacht wurde, und vermuteten daher anfangs, es wäre eine Armee von Feinden, welche ihnen nachsetzte. Einer der Neger, welcher flinker als die übrigen war, ging ein wenig darauf zu, kam aber so schnell, als der tiefe Sand zuließ, wieder zurück und gab durch Zeichen zu verstehen, dass es eine Herde ungeheurer Elefanten wäre. Es waren riesige Tiere, 20 bis 30 an der Zahl, und obgleich ihnen unsere Leute oft zeigten, dass sie nicht unbemerkt geblieben seien, so bogen sie doch nicht von ihrer Richtung ab und nahmen keine andere Notiz von ihnen, als dass sie ein wenig nach ihnen hinsahen. Wir, die wir bereits tags zuvor den Bach erreicht hatten, sahen die Staubwolke gleichfalls, achteten jedoch wenig darauf, weil wir glaubten, sie rühre von unseren Gefährten her. Aber da sich die Richtung derselben um 1 oder 2 Striche des Kompasses nach Südost hinzog, während wir genau nach Osten gegangen waren, so kam sie in ziemlicher Entfernung an uns vorbei, ohne dass wir etwas von den Bestien sahen, wie wir denn auch erst gegen Abend von unseren Nachzüglern erfuhren, was es damit für eine Bewandtnis hatte. Jedenfalls diente uns dieser Vorfall als eine Lehre für unser Verhalten bei unserem Wüstenzuge, wie wir später hören werden. Wir gingen nun an unsere Arbeit, die der schwarze Häuptling, der selbst ein vortrefflicher Mattenmacher war, leitete. Da alle seine Leute sich gleichfalls auf diese Kunst verstanden, so hatten wir bald an 100 Matten beisammen. Jeder Neger nahm eine solche noch zu seinem Gepäck, weshalb wir nicht nötig hatten, die Mundvorratbagage auch nur um 1 Unze zu schmälern. Desto schwerer hielt es mit der Fortschaffung von 6 langen Stangen und einigen kürzeren Pfählen. Aber die Neger wussten auch hierfür Rat, indem sie ihr Gepäck um das Gewicht der Stangen verminderten, es an diese festbanden und paarweise je 2 Stangen auf den Schultern trugen. Sobald wir dies sahen, zogen wir sofort einen kleinen Vorteil daraus, denn da wir 3 Schläuche mehr hatten, als sie sonst tragen konnten, legten wir jedem Paar Stangenmänner einen derselben mit Wasser gefüllt dazu und gewannen dadurch für eine weitere Tagereise Wasser. Als wir so unsere Arbeit zustande gebracht, nämlich die Matten angefertigt, unsere Vorräte wieder ergänzt und eine Masse kleiner Stricke aus Schilf für den gelegentlichen Gebrauch angefertigt hatten, setzten wir uns nach der 8-tägigen Unterbrechung unserer Reise wieder in Bewegung. Zu unserem großen Troste fiel die Nacht vor unserem Aufbruch ein tüchtiger Regen, dessen wohltätige Wirkung wir gar bald im Sande verspürten. Zwar reichte ein einziger Tag hin, ihn wieder zu trocknen, der Grund blieb aber doch härter und fester. Auch wurden unsere Füße weniger versenkt, so dass wir an demselben Tage statt der früheren 7 Meilen mit weit größerer Leichtigkeit 14 zurücklegten. Am 9. Tage unseres Wüstenzuges erreichten wir einen großen See. Man kann sich denken, mit welcher Freude uns dies erfüllte, da wir außerdem für unsere Rückkehr, falls diese notwendig werden sollte, bestimmten Wasser selbst bei der spärlichsten Verteilung nur noch einen Vorrat für 2 oder 3 Tage hatten. Wir waren damit allerdings weitergekommen, als ich voraussehen ließ, denn unsere Stiere hatten einige Tage lang in der Wüste eine flache, distelartige Pflanze, jedoch ohne Dornen, gefunden, die ihnen Hunger und Durst stillte, wodurch uns so viel Wasser erspart wurde, dass es wohl auf 2 Tage weiter gereicht hätte. Eine Tagereise weit vom See und die ganze Zeit, die wir seinem Ufer folgten, und auch noch 6 oder 7 Tagemärsche nachher, war der Grund mit einer unglaublichen Anzahl von Elefantenzähnen besät. Und obgleich manche davon wohl schon einige 100 Jahre dort liegen mochten, so zeigten sie doch so wenig Spuren einer Verwitterung, dass sie vielleicht bis ans Ende der Zeiten dort liegen werden. Einige davon waren von ungeheurem Umfang. Auch kann ich den Leser versichern, dass mehrere von ihnen schwer genug waren, um der Kraft des Stärksten unter uns, der sie heben wollte, Trotz zu bieten. Da wir die Wüste über 80 Meilen weit mit solchen Knochen besät sahen und dies vielleicht ebenso weit oder nicht viel weiter zur Rechten und zur Linken der Fall sein mochte, so wären wohl 1000 der größten Schiffe der Welt nicht imstande gewesen, sie fortzuschleppen. An einer Stelle trafen wir auf den Schädel eines Elefanten, in dem noch die Zähne steckten, die größten, die mir je zu Gesicht kamen. Das Fleisch und die übrigen Knochen mochten seit Jahrhunderten verwest sein, aber trotzdem waren 3 unserer stärksten Leute nicht imstande, ihn von der Stelle zu rücken. Der größte Zahn mochte mindestens 3 Zentner wiegen, und das Merkwürdigste dabei war, dass der Schädel, der im Ganzen vielleicht 6 Zentner wog, sowohl aus Elfenbein bestand als die Zähne. Aus diesem Beispiel schloss ich, dass wohl die übrigen Knochen des Elefanten dasselbe Material liefern mochten. Wir verweilten hier 5 Tage, während welcher Zeit wir so viele vergnügliche Abenteuer unter den wilden Tieren der Wüste erlebten, dass ich sie hier nicht alle erzählen kann. Besonders merkwürdig war die Jagd einer Löwe nach einer großen Antilope, und obgleich diese nach der Natur ihrer Gattung sehr schnell auf den Beinen war und wie der Wind an uns vorbeiflog, so gab ihr doch, trotz ihres Vorsprungs von etwa 300 Schritt, an Muskelkraft und Lungenausdauer ihre Feindin nichts nach. Sie kamen in einer Entfernung von ungefähr 5 Minuten an uns vorbei, und wir sahen ihnen lange nach, bis wir sie aus dem Gesicht verloren. Wir wurden wir aber überrascht, als sie nach einer Stunde kaum 30 oder 40 Schritte voneinander aus einer anderen Richtung wieder auf uns zukamen. Beide strengten ihre Kräfte aufs Äußerste an, als sich die Antilope plötzlich in den See stürzte und jetzt um ihr Leben schwamm, wie sie zuvor darum gelaufen war. Die Löwin jagte ihr nach, schon gleichfalls eine Weile, und kehrte indes bald um. Aber als sie ans Land kam, erhob sie in der Wut, ihre Beute verloren zu haben, ein so schreckliches Gebrüll, wie ich in meinem Leben nie etwas Ähnliches gehört habe. Morgens und abends machten wir unsere Ausflüge, den übrigen Teil des Tages blieben wir in unseren Zelten liegen. Eines Morgens waren wir Zeugen einer anderen Jagd, die uns näher berührte als die vorige, denn unser Häuptling stieß auf einem Spaziergange an dem See auf ein ungeheures Krokodil, das aus dem Wasser heraus auf ihn zukam. Er war schnell auf den Beinen und flüchtete sich, so hurtig er konnte, in unsere Mitte. Aber jetzt wussten wir nicht, was anfangen, denn wir hatten gehört, dass keine Kugel den festen Panzer einer solchen Bestie durchdringen konnte, was wir auch insofern bestätigt fanden, dass sich das Tier um 3 oder 4 Schüsse unserer Leute nicht im Mindesten kümmerte. Unser Geschützmeister jedoch, ein kühner, waghalsiger Mann, bewahrte seine Geistesgegenwart, ging so nah auf den Feind los, dass er ihm die Mündung seines Gewehrs in den Rachen stecken konnte, feuerte ab und machte sich, indem er die Flinte fallen ließ, aus dem Staube. Das Untier wütete noch lange, ließ seinen Grimm an der Waffe aus, deren Lauf es mit seinen Zähnen zerdrückte, und wurde dann allmählich schwächer, bis es endlich verendete. Unsere Neger streiften an den Ufern des Sees nach Wildbret, und es gelang ihnen auch, drei Antilopen, eine große und zwei kleinere, zu erlegen. Wir jagten auch zwei oder drei Zibetkatzen, ihr Fleisch war jedoch ungenießbar. Elefanten sahen wir häufig in der Ferne, und wir fanden, dass sie sich immer in großer Gesellschaft zeigten und stets in einer schönen Reihe wie zur Schlacht einherzogen, was, wie wir hörten, die Art und Weise ist, wie sie sich gegen ihre Feinde verteidigen, indem sie sich, wenn sie von Löwen, Tigern und anderen reißenden Tieren mit einem Angriff bedroht werden, oft in 5 bis 6 Meilen langen Linien aufpflanzen und alles, was ihnen in den Weg kommt, unter ihre Füße treten oder mit ihren Rüsseln in die Luft schleudern. Wenn daher 100 Löwen oder Tiger daherkämen und auf eine Herde von Elefanten stießen, so müssten sie zurückweichen und sehen, wie sie rechts oder links um ihre Flanke kämen, da sie sonst unmöglich entrinnen könnten. Denn obgleich der Elefant ein schwerfälliges Geschöpf ist, so ist er doch mit seinem Rüssel so schnell und gewandt, dass er nicht leicht verfehlt, den schwersten Löwen damit aufzuheben, denselben in die Luft oder über seinen Rücken zu werfen und ihn dann mit seinen Füßen totzutreten. Eines Abends wurden wir sehr überrascht. Die meisten von uns waren bereits unter ihre Matten gekrochen, als unsere Schildwache herbeieilte, erschreckt von dem plötzlichen Brüllen mehrerer Löwen ganz in ihrer Nähe, welche sie der Dunkelheit wegen nicht eher gesehen hatte, bis sie sich dicht neben ihr befanden. Es war, wie sich herausstellte, ein alter Löwe von ungeheurer Größe mit seiner ganzen Familie, der Löwin und 3 ziemlich herangewachsenen Jungen. Eines der Jungen stürzte unversehens auf einen Wache stehenden Neger los, worüber dieser ungemein erschrak, laut aufschrie und in das Zelt eilte. Die andere Schildwache, die ein Gewehr besaß, hatte nicht Geistesgegenwart genug, Feuer zu geben, sondern schlug mit dem Gewehr auf das Tier los, worauf es ein wenig winselte und sodann fürchterlich zu heulen begann. Der Mann flüchtete sich hierauf ins Zelt und brachte alles in Bewegung. 3 von den Unsrigen nahmen ihre Gewehre auf und eilten nach der Tür, wo sie den alten Löwen an den Feuerrädern seiner Augen erkannten. Sie schossen, verfehlten jedoch das Tier oder trafen es mindestens nicht so, dass es getötet wurde, denn die Bestien liefen alle davon und erhoben dabei ein grässliches Brüllen, als riefen sie um Hilfe, so dass sich eine große Anzahl von Löwen und anderen wilden Tieren, die wir nicht zu unterscheiden vermochten, um sie sammelte. Von allen Seiten vernahmen wir aber eine so entsetzliche Musik, als ob alle Ungetüme der Wüste unseren Lagerplatz umgeben, um uns zu verschlingen. Wir fragten den Häuptling, wie wir mit denselben zurechtkommen könnten. Er nahm 2 oder 3 von unseren schlechtesten Matten, hing sie auf einen Pfahl und zündete sie, nachdem er sich von einem unserer Leute hatte Feuer geben lassen, an, dass sie lustig aufloderten und eine Weile fortbrannten. Ein Anblick, bei dem das Raubgesindel die Flucht ergriff, wie wir aus dem sich immer mehr entfernenden Brüllen, Heulen und Bellen entnahmen. »Nun, wenn's das tut«, sagte unser Geschützmeister, »so haben wir nicht nötig, die Matten, die uns als Betten und Zeltdecken dienen, zu verbrennen. Ich will da eine gehörig wirksame Vorkehrung treffen.« Er kam in unser Zelt zurück und begann, einiges künstliches Feuerwerk anzufertigen, womit er unsere Schildwachen versah, um gelegentlich Gebrauch davon machen zu können. Dann heftete er auch noch ein Feuerrad an den Pfahl, an dem die Matten verbrannt worden waren, und zündete es an, worauf es so lange fortsprühte, bis von den Tieren der Wildnis nichts mehr zu sehen und zu hören war. Eine solche Nachbarschaft kam uns indes etwas unheimlich vor, und um sie möglichst bald loszuwerden, brachen wir um 2 Tage früher auf, als wir beabsichtigt hatten. Wir fanden nunmehr, obgleich die Wüste kein Ende nehmen wollte, dass sich die Erde mit vielen grünen Gewächsen bedeckte und unser Vieh daher keinen Mangel litt. Auch stießen wir auf mehrere kleine Flüsse, die sich in den See ergossen, so dass es uns in der Niederung nicht an Wasser gebrach. Dies kam unserer Reise ungemein zustatten, und wir wanderten weitere 16 Tage. Jetzt begann die Ebene etwas anzusteigen, und da wir nun gewahrten, dass das Wasser aufhören würde, so füllten wir, das Schlimmste befürchtend, unsere Schläuche wieder. Die leichte Ansteigung des Bodens dauerte 3 Tage ohne Unterlass fort, bis wir plötzlich inne wurden, dass wir uns auf dem Kamme einer hohen Bergkette, freilich nicht so hoch wie die am anderen Ende der Wüste, befanden, die wir ganz allmählich und ohne dass wir es wahrgenommen hatten, hinangestiegen waren. Als wir auf die andere Seite des Gebirges hinabsahen, bemerkten wir zu unserer allergroßen Freude, dass die Wüste ein Ende hatte. Die Gegend war mit anmutigem Grün bekleidet und wir zweifelten keinen Augenblick, dass wir auch auf Menschen und Vieh treffen würden. Unser Geschützmeister berechnete, dass wir in den 34 Tagen, die wir uns in diesem Wohnsitze des Schreckens aufgehalten, etwa 400 Meilen zurückgelegt hatten, so dass also unser ganzer Landmarsch ungefähr 1100 Meilen betragen haben mochte. Ende von Abschnitt 4.